Die Tür ward geöffnet und die beiden Flügel schlugen zurück. Da schaute der Träger hin, wer sie geöffnet hatte. Und siehe, es war eine Dame von stattlichem Wuchs, etwa 5 Fuß hoch, mit schwellendem Busen, von Schönheit und Anmut, vollkommenem Liebreiz und ebenmäßiger Gestalt. Ihre Stirn war blütenweiß, ihre Wangen hellrot wie die Anemone, ihre Augen wie die der wilden Ferse oder der Gazelle, ihre Brauen wie der Neumond des gesegneten Fastenmonats. Ihr Mund war wie der Ring Salomos, ihre Lippen korallenrot und ihre Zähnchen wie eine Schnur von Perlen oder wie die Blätter der Chrysanthemenblüte. Ihr Hals glich dem der Antilope, ihr Busen einem Marmorbecken und ihre Brüste glichen 2 Granatäpfeln. Ihr Leib war weich wie Samt und die Höhle ihres Nabels hätte eine Unze Benzeo-Salbe gefasst. Und als der Träger sie sah, war sein Verstand und sein Sinn gefangen, so dass ihm der Kopf fast vom Kopfe fiel. Dann sprach er bei sich selber: Nie sah ich in meinem Leben einen gesegneteren Tag als diesen. Und die Pförtnerin sprach zu der Wirtschafterin: Tritt ein in das Tor und befreie den armen Träger von seiner Last. Da trat die Wirtschafterin ein, und die Pförtnerin folgte ihr und der Träger auch, und sie gingen weiter, bis sie zu einer schönen, geräumigen Halle kamen, die mit wunderbarer Geschicklichkeit erbaut war, mit allerlei Verzierungen, mit Arkaden, Erkern, Estraden, Nischen und Schränken, vor denen Vorhänge hingen, und in der Mitte der Halle war ein großes Bassin voll Wasser, und darin war ein Bootshäuschen. An der Rückseite der Halle aber stand ein Lager aus Wacholderholz mit Edelsteinen besetzt, über dem ein Baldachin schwebte aus rotem Atlas, der mit Perlen aufgesteckt war, so groß wie Haselnüsse und größer noch. Darinnen zeigte sich eine Dame von erlesener Schönheit, mit herrlichem Antlitz, bezaubernden Augen und weisen Mienen, von Aussehen so lieblich wie der Mond. Und ihre Brauen waren gewölbt wie Bogen und ihr Wuchs war aufrecht wie ein I. Ihr Atem hauchte Ambra und ihre Lippen waren rot wie Karneole und süß wie Zucker. Ihres Gesichtes Glanz beschämte die strahlende Sonne. Sie war wie einer der himmlischen Planeten oder wie eine vergoldete Kuppel oder wie eine Braut in erlesenstem Schmuck oder ein edles Mädchen Arabiens. Da stand die dritte Dame auf von dem Lager und trat langsam vor mit wiegendem Gang, bis sie in die Mitte des Saales zu ihren Schwestern kam und sie sprach: Was steht ihr da? Nehmt die Last von dem Haupte des armen Trägers. Alsbald trat die Wirtschafterin vor ihn hin und die Pförtnerin trat hinter ihn und die dritte half ihnen beiden und sie hoben den Korb von des Trägers Kopf, leerten ihn und legten alles an seinen Ort. Und schließlich gaben sie dem Träger 2 Goldstücke und sagten: Zieh deines Weges, o Träger. Aber er blickte die Damen an und ihre große Schönheit und feinen Züge, denn er hatte noch nie etwas Schöneres gesehen als sie. Doch es fand sich kein Mann bei ihnen. Und ferner blickte er auf den Wein, die Früchte, die Blumen und alle die anderen guten Dinge, die bei ihnen waren. So geriet er in höchstes Erstaunen und zögerte mit dem Gehen. Da sprach die eine der Damen: Was ist dir, warum gehst du nicht? Hältst du vielleicht den Lohn für zu gering? Darauf wandte sie sich zu ihrer Schwester und sprach: Gib ihm noch einen Dinar. Doch der Träger erwiderte: Bei Allah, Herrin, ich halte den Lohn nicht für zu gering. Mein Lohn beträgt kaum 2 Dirhems. Nein, mein Herz und meine Seele denken nur an euch. Wie kommt es, dass ihr so allein seid, ohne einen Mann bei euch zu haben oder irgendjemand, der euch Gesellschaft leiste? Ihr seid 3 und entbehret eines 4., der ein verständiger und kluger Mann sein muss, scharf von Witz und fähig, Geheimnisse zu bewahren.